Viertes Kapitel. War es nicht in Mackis Regiment, fragte mein Onkel Tobi, wo der Grenadier so erschrecklich viel Hiebe bekam? Ach, lieber Gott, er hatte keine Schuld, rief Trim mit einem tiefen Seufzer. Und er ward, mit eurer Gnaden Erlaubnis zu melden, fast totgepeitscht. Sie hätten ihn lieber flugs totschießen sollen, als er's bat. So wär er grad auf in den Himmel gefahren, denn er war so unschuldig als euer Gnaden. Dank ihm, Trim, sagte mein Onkel Tobi. Ich kann niemals an sein Unglück denken, fuhr Trim fort. Oder ich muss weinen wie eine Memme. Man ist nicht gleich eine Memme, wenn man weint, Trim. Mir kommen selbst zuweilen die Tränen in die Augen. Ich hab's euer Gnaden wohl angemerkt, versetzte Trim, und darum schäme ich mich auch nicht. Wenn man aber, mit euer Gnaden Respekt, fuhr Trim fort, wobei sich eine Träne in seinen Augenwinkel drängte, wenn man aber an so brave Jungens denkt, die ein so warm und schön Herz hatten, als sie aus Gottes Backofen kommen können, so ganz ehrlicher Leute, Kinder, die so frisch, fröhlich in die Welt gehen, ihr Glück zu versuchen und müssen dann so in die Patsche fallen und in der Welt nichts getan, als eine Judenwitwe gefreit, die Bratwürste verkaufte, dem Armen die Seele aus dem Leib zu karbatschen und deswegen Dukaten, die ein anderer Mann in seinen Schnappsack gesteckt hatte. Oh, so was heiß ich Unglück, rief Trim und langte sein Taschentuch hervor. Unglück, euer Gnaden, dass man seine blutigen Tränen darüber weinen sollte. Es wäre schade, Trim, sagte mein Onkel Tobi, wenn er jemals selbst Not und Sorgen erleben sollte. Er beklagt anderer Leute, ihre so gutherzig. Ach, lieber Gott, versetzte der Korporal und heiterte sein Gesicht auf, euer Gnaden wissen ja, ich hab weder Weib noch Kind. Ich kann keine Not und Sorgen in dieser Welt haben. Mein Vater musste lächeln. So wenig, als ein Mensch haben kann, Trim, erwiderte mein Onkel Tobi, ich kann auch nicht absehen, was ein Mann von einem so zufriedenen Herzen wie er für Kummer haben könnte. Es sei denn, er leide unter drückender Armut in seinen alten Tagen, wenn er nicht mehr dienen kann, Trim, und ihm alle seine Freunde gestorben sind. No, so arg wird's nicht werden, versetzte Trim munter. Ich wollte aber auch nicht, Trim, dass es so arg werden sollte, und eben deswegen, fuhr mein Onkel Tobi fort, wobei er die Krücke niederwarf und sich auf seine Füße stellte, als er das Wort eben deswegen aussprach. Soll er, Trim, für seine vieljährige Treue gegen mich und für sein gutes Herz, davon ich so viele Proben habe, solange sein Herr noch einen Gulden im Vermögen hat, keinen anderen Menschen um das Geringste ansprechen. Trim bestrebte sich, meinem Onkel Tobi zu danken, konnte es aber nicht. Die Tränen liefen ihm schneller die Wangen hinunter, als er sie abwischen konnte. Er legte die Hände auf seine Brust, bückte sich tief bis auf die Erde und machte die Türe zu. »Ich hab Trim meinen grünen Bosselplatz vermacht«, rief mein Onkel Tobi. Mein Vater lächelte. »Ich hab ihm dazu jährlich ein gewisses verschrieben«, fuhr mein Onkel Tobi fort. Mein Vater ward ernsthaft.